Elektra allein, in entsetzlicher Spannung. Sie läuft auf einem Strich vor der Tür hin und her mit gesenktem Kopf, wie das gefangene Tier im Käfig. Plötzlich steht sie still und sagt, ich habe ihm das Beil nicht geben können. Sie sind gegangen und ich habe ihm das Beil nicht geben können. Es sind keine Götter im Himmel. Abermals ein furchtbares Warten. Da tönt von drinnen gellend der Schrei der Klytämnestra. Elektra schreit auf wie ein Dämon. Triff noch einmal! Von drinnen ein zweiter Schrei. Aus dem Wohngebäude links kommen Chrysothemis und eine Schar Dienerinnen heraus. Elektra steht in der Tür, mit dem Rücken an die Tür gepresst. Chrysothemis, es muss etwas geschehen sein. Die erste Magd, sie schreit so aus dem Schlaf. Die zweite, es müssen Männer drin sein, ich habe Männer gehen hören. Die dritte, alle die Türen sind verriegelt. Die vierte, es sind Mörder im Haus. Die erste, seht ihr denn nicht? Dort an der Tür steht einer. Chrysothemis, das ist Elektra, das ist ja Elektra. Die zweite, warum spricht sie denn nicht? Chrysothemis, Elektra, warum sprichst du denn nicht? Die erste, ich will hinaus und Männer holen, läuft rechts hinaus. Chrysothemis, mach uns doch die Tür auf, Elektra. Mehrere, Elektra, lass uns in das Haus. Die erste durch die Hoftür zurückkommend. Zurück, Ägist, zurück in unsere Kammern, schnell, Ägist kommt durch den Hof. Wenn er uns findet und wenn im Hause was geschehen ist, lässt er uns töten. Alle, schnell, zurück, zurück, zurück. Alle verschwinden im Haus.